That was 8 weeks in May by the Orange Street Boys. Keep that dial locked to 66.6 Hellfire with yours truly, Radio Raheem. Next up, a song like no other. Listen to this. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge 17 Grad, Radio gegen den fortgeschrittenen Irrsinn in allen lebensweltlichen Sphären. Nach dem 7. Oktober 2023 konnte man den Eindruck gewinnen, dass die einzigen politischen Strömungen, die die Monstrosität des vernichtungsantisemitischen Angriffs auf ein hippieskes Musikfestival und auf den jüdischen Staat seriös einzuschätzen wussten, rechte Kreise waren. Nachdem sich die globale Linke in der übergroßen Mehrheit von jeglichem kritischen Denken in dieser Sache verabschiedet hat, schien das rechte politische Spektrum das einzige, das diesbezüglich nicht den Verstand verloren hatte. Das schmerzt umso mehr, als dass man viele gesellschaftliche Vorstellungen dieser politischen Richtungen nicht teilt und deren dahinterstehende Grundannahmen weitgehend ablehnt. Dass auch das rechte und insbesondere neurechte politische Spektrum in der Frage des Verhältnisses zum jüdischen Staat und zum Judentum an sich äußerst ambivalent denkt und agiert, wollen wir in der heutigen Sendung darlegen. Beziehungsweise darlegen tut das Dr. Matthäus Hagedorni in seinem Beitrag Ambivalente Projektionen, Neurechte Israel und Islamdebatten vor dem 7. Oktober, den er in dem äußerst empfehlenswerten Band Projektiver Antizionismus, herausgegeben von Karin Stögner und Stefan Griegert, in der Nomos Verlagsgesellschaft veröffentlicht hat. Den Link zu diesem Buch finden Sie wie immer auf unserer Webseite 17grad.net. Matthäus Hagedorni ist wissenschaftlicher Leiter des Projekts IBAS am Zentrum für Antisemitismus und Rassismusstudien. Yeah. Bis heute streiten deutsche neue Rechte über Israel und den Islam. Ein großer Teil dieser politischen Subkultur zwischen radikaler und extremer Rechter pflegt Ambivalenzen gegenüber dem jüdischen und muslimischen. Ihr Denken kreist um das Wiedergewinnen angeblich verlorener Souveränität nach der militärischen Niederlage des Nationalsozialismus. Neurechte VordenkerInnen verstehen die Ausrichtung Deutschlands an universalistischen Ordnungen des Kommunismus und Liberalismus als Quell der Dekadenz. Als Gegenprogramm beziehen sie sich auf den paradox anmutenden Begriff konservative Revolution, mit welchem der neurechte Vordenker Armin Mohler antidemokratische Rechte der Weimarer Republik bezeichnete. Die Weimarer Rechte soll als unbelasteter ideeller Vorläufer dienen, gleichwohl sie nicht klar vom Nationalsozialismus zu unterscheiden ist. Mit diesem Ideenarsenal soll die Westernisierung der Nachfolgegesellschaften des Nationalsozialismus sabotiert werden. Westernisierung meint dabei nicht nur geopolitische Westbindung, sondern auch liberale Demokratisierung, intervenierende Wirtschafts- und Sozialpolitik und ein selbstkritisches nationales Geschichtsbild. Im Zuge dieser metapolitischen Obstruktion loten einige von ihnen ideologische Schnittmengen mit islamistischen Kräften aus, während andere Israel zu einem bis an die Zähne bewaffneten Bollwerk gegen Islamisierung verklären. Seit den 2010er Jahren tragen Neurechte den Streit um diese Positionen insbesondere entlang des Themenkreises Islamisierung offen aus. Mit dem Aufkommen einer ausdrücklich antimuslimischen Rechten in den 2000ern wurde es zur Reizfrage, ob die proklamierten Werte westlicher Demokratien gegen Islamisierung mobilisiert werden sollen. No, no, no. Es liegt nahe, neue rechte Debatten um Israel und den Islam analog zum Verhältnis von Antisemitismus und Rassismus zu beleuchten. Laut Samuel Salzborn wird hier das Judentum als das heimatlos Andere identifiziert und das Muslimische als das Raumfremde exotisiert, dem ein anderes Territorium zugestanden wird. Tatsächlich ist Antisemitismus kleinster gemeinsamer Nenner der gesamten äußersten Rechten. Unübersehbar durchzieht auch Rassismus diese politische Richtung. Allerdings gehen beide Ideologeme im Segment der neuen Rechten nicht immer in einem totalen Antagonismus zwischen Deutschen auf der einen und Juden oder Jüdinnen und Musliminnen auf der anderen Seite auf. Ambivalenzen zeigten sich bereits in der alten Rechten bis 1945. Zwar blieb eliminatorischer Erlösungsantisemitismus der unverhandelbare Kern des Nationalsozialismus, der nationalsozialistische Rassismus zeigte sich allerdings in Bezug auf vermeintliche und tatsächliche muslimische Personen flexibel. So stand die Bewunderung des Islam neben der rassistischen Abwertung von Muslimen. Diese wurden während des Zweiten Weltkriegs zu Zehntausenden in die Wehrmacht und die als Elitetruppe angelegte Waffen-SS integriert. Obwohl sich deutlich mehr Muslime am alliierten Abwehrkampf gegen Nazi-Deutschland beteiligten, befestigte die Erinnerung an die deutsch-muslimische Waffenbrüderschaft vor allem im neonazistischen Spektrum positive Islambezüge. Nach 1945 sieht sich die äußerste Rechte infolge von Tabus und Repressionen einerseits zu indirekter Artikulation von Judenfeindschaft gezwungen, wobei sich teils auch eine Diversifizierung des Antisemitismus erkennen lässt. Auch die Sicht auf Islam und MuslimInnen wandelte sich, insbesondere durch die millionenfache Einwanderung von Menschen aus islamisch geprägten Gesellschaften und den wachsenden Einfluss des politischen Islam. Wie diese Sendung zeigen wird, sind Jüdinnen und Juden nicht nur Projektionsflächen für Ressentiments und Objekte des Hasses, sondern in Einzelfällen auch Akteure in dieser Strömung der äußersten Rechten. Der Staat Israel gilt hier vereinzelt auch als Aktivposten gegen den Islam. Auch Islam und MuslimInnen spielen eine ambivalentere Rolle und sind vereinzelt ebenso Akteure. Zwar spricht viel für die These, dass von Neurechten alter Faschismus in neuen Schläuchen ausgeht, gleichwohl hat der Wandel von der nationalsozialistisch orientierten Alten zu neuen Rechten Nischen geschaffen, in denen etwa pro-israelische und pro-muslimische Positionen Platz haben. Shot me down, bang, bang. And I hit the ground, bang, bang. Laufe der 1960er Jahre entstand eine bundesdeutsche Neue Rechte. Kennzeichnend für diese Verknüpfung von Zeitschriftenprojekten, Gesprächszirkeln, Gruppen und Einzelpersonen war ihre antiliberal-nationalistische Ausrichtung und Distanz zu Parteiprojekten. Den parteiförmigen Rechtsextremismus der frühen Bundesrepublik sah sie spätestens nach dem 1969 knapp verpassten Einzug der NPD in den Bundestag als gescheitert an. Der postideologisch auftretende und an Westbindung gekoppelte Liberalkonservatismus der CDU-CSU galt ihnen als nationaler Verrat. Zentraler strategischer Ansatz der Neuen Rechten war die Einflussnahme auf den vorpolitischen Raum, der sich flexibler, diffuser und weniger organisationsfixiert vollzog als bisher. Ein Einstellungswandel in Kultur, Medien und Bildungswesen sollte schließlich den Boden für die breite gesellschaftliche Akzeptanz eines rechtsautoritären Regimes bereiten. Die Gesinnungsgemeinschaft gruppierte sich um Periodika wie Junges Forum, die Herder-Bücherei-Initiative und Wir selbst. Am nachhaltigsten prägend wirkte allerdings die aus München kommende Kritikon, deren Schlüsselfiguren Kaspar von Schrenk-Notzing und Armin Mohler waren. Das von beiden federführend betriebene Vierteljahresheft ist das Vorbild für die heute maßgeblichen neurechten Periodika Junge Freiheit und Sezession. Kritikon versammelte ein internationales Spektrum von rechten Positionen, das vom Rechtsliberalismus über diverse Varianten des Konservatismus bis hin zu nationalrevolutionären Ideen reichte. In religiöser Hinsicht umschloss das Magazin christliche, paganistische, esoterische und atheistische Positionen. Es trug maßgeblich dazu bei, das deutsche Konservatismusverständnis antiliberal und nationalistisch aufzuladen. Indem es sich ideologisch eingeschränkt pluralistisch aufstellte, reagierte es auf Demokratisierungsprozesse im Postnazismus. Der spätere Herausgeber der Kritikon, Kaspar von Schrenk-Notzing, sah sich als Kurator eines internationalen gegenintellektuellen Milieus, für das er bereits 1962 einen Rahmen gesetzt hatte. Er schrieb diesbezüglich: Nichtchristliche und nichtfreiheitliche Gesellschaften sind heute mindestens gleichberechtigte Traditionsquellen der sich herausbildenden industriellen Erdumfangskultur. Zitat Ende. Die rechtsintellektuelle Suche nach dem eigenen nach 1945 begünstigte eine antiliberale Weltoffenheit. Dadurch fanden auch Repräsentationen des Jüdischen und Muslimischen ihren Platz. Run away, turn away, run away, turn away. boy. You were the one that they talk about around town, as they put you down as hard as they would try. They'd hurt to make you cry. You never cried to them, just to your soul. No, you never cried to them, just to your soul. Der jüdische Beitrag zur Ideengeschichte der Neuen Rechten ist klein, aber nicht unbedeutend. Zu ihren kanonischen Autoren zählt, postmortem, der nationalkonservative Monarchist Hans-Joachim Schöps. In den 1950ern und 1960ern wurde der zur konservativen Revolution gezählte Schöps als Professor für Religions- und Geistesgeschichte an der Universität Erlangen zum akademischen Lehrer für eine ganze Reihe neurechter Autoren wie Helmut Diewald, Robert Hepp und Hans-Dietrich Sander. Schöps Beiträge zur Apologie des Preußentums gehören heute zum Kanon der Szene. Zu seinen Lebzeiten fügte sich der Solitär Schöps mit seiner offensiven Apologie des homosexuellen Männerbunds und dem offensiven Bekenntnis zu Preußen aber kaum in das Modernisierungsprojekt der Neuen Rechten. In diesem Lager tatsächlich aktiv war die Schweizer Schriftstellerin Salcia Landmann. Sie hatte mit »Der jüdische Witz« 1960 einen Millionenbestseller zum Untergang des Judentums in Mittelosteuropa geschrieben und bewegte sich nach dem Buch »Die Juden als Rasse, das Volk unter den Völkern« von 1967 zunehmend in der äußersten Rechten. Landmann brachte jüdisch beeinflussten Konservatismus und prozionistische Positionen in die neurechte Publizistik ein. Von Interesse waren dabei etwa ihre Kritik eines angeblich heterodox jüdisch inspirierten Sexualmessianismus von Herbert Marcuse und ihre starke Betonung der ordnungsliebenden Kräfte im Judentum. Im nationalistisch aufgeladenen Widerstand gegen die Liberalisierung der Bundesrepublik erfüllten sowohl Schöps als auch Landmann legitimierende Funktionen. Die Vernichtung der europäischen Juden war das verdrängte Kernproblem bei der Konsolidierung einer vom Nationalsozialismus scheinbar unbelasteten neuen Rechten in Deutschland. Jüdische DiskursteilnehmerInnen sollten eine neue Normalität in der deutschen Rechten belegen, in der Judenfeindschaft passé sei. Schöps und Landmann fungierten als KronzeugInnen für deutsch-jüdische Gespräche, die vom Abgrund der Shoah unbeeindruckt schienen. Zugleich ließ auch dieser Teil der äußersten Rechten nicht vom Kampf gegen die Aufarbeitung der NS-Verbrechen ab. Die sogenannte Vergangenheitsbewältigung galt als zentrales Hindernis für die Rekonstruktion nationaler Souveränität. Anders als die alte Rechte vermieden neurechte AutorInnen zumeist offene Holocaust-Leugnung und judenfeindliche Aussagen. Zugleich blieben selbstbewusste Jüdinnen und Juden auch im neurechten Denken, wenn auch eher implizit, zentrale Antagonistinnen deutscher Souveränität. Thank you. Im Unterschied zu stärker revisionistischen Organen wie Nation Europa übte das Kritikon-Lager Zurückhaltung gegenüber dem jüdischen Staat. Autorinnen zeigten hier Verständnis für Israels Position in feindlicher Umgebung und übten Kritik am Antizionismus, allerdings auf die Neue Linke beschränkt, der ein weltfremder Blick auf den Panarabismus bescheinigt wurde. Von der Kritik verschont blieben der rechte Antisemitismus und Antizionismus. Gerade die Sympathiebekundungen zeigten Israel als Projektionsfläche für den ständig im Mittelpunkt stehenden Souveränitätsverlust der Deutschen nach 1945. Das zeigte sich im eigentümlichen Lob, das der nichtjüdische Autor Hans-Dietrich Sander für den Wahlsieg des Likud-Blocks bei den Wahlen zur Knesset 1977 fand. Durch den Erfolg der israelischen Rechtsnationalisten, der die jahrzehntelange Dominanz der Sozialistischen Arbeitspartei brach, werde, wie er schrieb, das traditionelle Bündnis des Judentums mit dem Linksliberalismus in Frage gestellt. Dass der frühere zionistische Partisan Menachem Begin Premierminister des jüdischen Staates wurde, war für Sander ein ermutigendes Zeichen, die Herrschaft der Minderwertigen zu überwinden, wie Sander den Parlamentarismus in Anlehnung an den Weimarer Rechten Edgar Julius Jung nannte. Die in Israel angeblich von rechts schmetternden Fanfaren gegen die Verzichtspolitik ließen sich für Zeitgenossen leicht als Seitenhieb auf die auf Ausgleich bedachte bundesdeutsche Ostpolitik lesen. So taugte der in Israel erkannte neue politische Stil als Inspiration, auch wenn sein Anführer Begin weiterhin größte Skepsis gegenüber Deutschland behielt. Entscheidend war, dass Israel sich in Sanders Augen vom kosmopolitisch konnotierten Judentum und den liberalen USA entfernte. In diesen Gedanken spiegelte sich eine von antisemitischen Ressentiments durchzogene, Sympathie für nationalisierte sogenannte Ausnahmejuden. Israel war so lange akzeptabel, wie es als nichtjüdischer Jude unter den Staaten gesehen werden konnte. Dieses Denken ist grundlegend für bis heute aufkommende pro-israelische Statements in der neuen Rechten. Oh. die heute als selbstverständlich erscheinende antimuslimische Agitation in der Rechten war in den 1960ern und 1970ern noch nicht ausgebildet. Aufgeschlossenheit gegenüber der islamischen Welt gehörte zu den identitären Suchbewegungen abseits des jüdischen und christlichen. So widmete sich die Kulturzeitschrift Antaios, die von Ernst Jünger und Mircea Eliade herausgegeben wurde, auch den Religionen, Riten und Mythen, die durch das Christentum marginalisiert wurden. In Antaios präsentierte etwa Mohammed Rassem das islamische Waqf-Stiftungssystem als alternatives Ordnungsmodell zwischen kapitalistischem Privateigentum und kommunistischem Kollektiveigentum. Rassem, ein früherer Mitstreiter von Schrenck-Notzing und Mohler, besorgte auch die ersten Übersetzungen von Eliades Religionsphilosophie aus dem Französischen und machte so auch dessen scharfe Abgrenzung von jüdischen und christlichen Geschichts- und Traditionsverständnissen im deutschsprachigen Raum bekannt. Die frühere NS-Rassenideologin Sigrid Hunke publizierte 1916 den Millionenbestseller Allahs Sonne über dem Abendland. Über das Aufwerten des arabisch-muslimischen Kulturtransfers marginalisierte sie jüdische und christliche Einflüsse in der europäischen Kulturgeschichte. Damit beeinflusste sie auch die neuheidnische Ausrichtung der deutschen und französischen Neuen Rechten. Die ehemalige Nationalsozialistin Hunke, Schülerin des zum Islam konvertierten Rassenideologen Ludwig Ferdinand Klaus, wurde darüber hinaus zu einer anerkannten Kulturvermittlerin zwischen Deutschland und der arabischen Welt. Die Offenheit für das muslimisch Andere zeigte sich in der Kritikonrechten auch in Projektionen auf eine verheißungsvolle preußische Konstellation in der Dritten Welt, wie sie schrieben, die auch Diktaturen in muslimisch geprägten Ländern einschloss. Solche Referenzen zeigten, dass die Distanz zum eurozentristischen Konzept des christlichen Abendlandes mehr als Rhetorik war. Der Machtzuwachs muslimisch geprägter Länder, insbesondere nach dem Yom Kippur-Krieg 1973, veranlasste gleichwohl gemischte Reaktionen. Die neue Macht der gegen Israel feindenden arabischen Ölrentenstaaten ließ den Gedanken aufkommen, dass arabischer Druck auf Deutschland eine günstige Gelegenheit sein könnte, von weiterer finanzieller Wiedergutmachung für Israel und jüdische Organisationen abzusehen. Andererseits vertiefte der wachsende Einfluss islamisch geprägter Staaten und die Renaissance des politischen Islam auch die Sorge, dass Europa einem grenzüberschreitenden Phänomen entgegengeht, das unberechenbar sei. Die empfundene Unberechenbarkeit des politischen Islam setzte im neurechten Denkmilieu Opportunitätserwägungen und Ängste frei. Das zeigte sich insbesondere nach dem ereignisreichen Jahr 1979. Im Februar 1979 hatten Massenproteste das Schah-Regime im Iran gestürzt, das schließlich durch einen schiitischen Gottesstaat unter Ayatollah Khomeini abgelöst wurde. Die Islamische Republik Iran brach mit dem bis dahin engsten Verbündeten USA, erklärte Israel zum Todfeind, unterdrückte allen voran die weibliche Bevölkerung mit terroristischen Mitteln und zielte auf einen Export der islamischen Revolution. Y'all know how to kick it out. What a feeling. them out. Durch eine Geiselnahme in der US-Botschaft von Teheran zwischen 1979 und 1981 führte das islamistische Regime die Weltmacht vor, was unter Neurechten Häme auslöste. Im islamistisch beherrschten Iran wurde ein völkischer Fundamentalismus erkannt, der vorbildhaft die globale Vorherrschaft des westlichen Liberalismus in Frage stellte. Wo auch immer die AutorInnen standen, galt die islamische Revolution mit ihrem globalen Sendungsbewusstsein als faszinierende Herausforderung der bipolaren Weltordnung des Kalten Krieges. Das zweite Element dieses Wendejahres 1979 war der Widerstand gegen den Einmarsch der sowjetischen Armee in Afghanistan. Was im Dezember 1979 als Militäreinsatz zugunsten des kommunistischen Regimes in Kabul begann, entwickelte sich im Laufe der 1980er Jahre zu einem vor allem für die Zivilbevölkerung verlustreichen asymmetrischen Krieg. Auf einer Linie mit dem größten Teil der bundesdeutschen Öffentlichkeit war es rechter Konsens, den islamisch geprägten Widerstand gegen die sowjetische Besatzung zu unterstützen. Hierfür waren Antikommunismus ausschlaggebend, wie er sich auch in der Sympathie für die muslimisch geprägte Opposition in den kaukasischen und zentralasiatischen Sowjetrepubliken manifestierte. Doch das Primat der deutschen Souveränität lag teils quer zum Antikommunismus und vorbehalten gegenüber dem Islam. Armin Mohler sah im Bündnis mit muslimisch geprägten Staaten aus der sogenannten Dritten Welt auch Chancen für die Wiedergewinnung deutscher Souveränität. Mohler schrieb: Das Primat der Außenpolitik schließt nicht nur eine Partnerwahl nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus, sondern lässt auch keine Exklusionen ideologischer oder ethnisch-kultureller Art zu. Genauso wie jeder kommunistische Staat, der sich mit Moskau überworfen hat, ist auch jedes Entwicklungsland ein möglicher Partner. Zwar versuchen im Sinne des russisch-amerikanischen Kondominiums tätige Politologen, auf diesem Feld die Zahl der möglichen Partner durch das reichliche Verteilen des Etiketts Crazy States zu verringern. Solche Abwertungen sind kritisch zu prüfen, selbst im Falle Gaddafis oder Khomeinis. Und wenn sich herausstellen sollte, dass ein solcher Partner höchstens den Wert einer Proteststimme hätte, so wäre auch das nicht zu verachten in einer Zeit, in der geschickt eingesetzte Massenmedien ganze Armeen ersetzen. Diese an Karl Schmitt geschulte Souveränitätslehre bedeutet, in der Politik keinerlei Rücksicht auf moralische und ökonomische Logiken zu nehmen. Wer dieser amoralischen Mechanik von Partnerschaft und Feindschaft folgt, erkennt kein Problem darin, mit dem Iran und Israel gleichzeitig zu paktieren. Prinzipielle Feindschaft gilt einzig denen, die diese souveräne Außenpolitik durch eine Politik in weltrevolutionärer und weltbürgerlicher Absicht untergraben würden. Dieser absolute Feind ist oftmals antisemitisch kodiert. Big talking man, make a big fool of yourself. Oh, oh, oh, you go to In der nächsten Folge unserer 17 Grad Radio Features hören Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den zweiten Teil des Beitrags von Dr. Matthäus Hagedorni. Ambivalente Projektionen, Neurechte, Israel und Islamdebatten vor dem 7. Oktober, den er in dem Band Projektiver Antizionismus, herausgegeben von Karin Stöckner und Stefan Griegert, in der Nomos Verlagsgesellschaft veröffentlicht hat. Den Link zu diesem Buch finden Sie, auch daran sei am Ende der Sendung erinnert, auf unserer Webseite 17grad.net. Musik!